Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom 26. April 2013. Der Fall Klausner. Verhalten der Landesregierung war kriminell dämlich. Die Causa Klausner stinkt gewaltig, bilanziert Daniel Schwert, wirtschaftspolitischer Sprecher der Piratenfraktion, die heutige Debatte im Landtag über die Rahmenverkaufsverträge des Landtages Nordrhein-Westfalen mit dem österreichischen Holzverarbeitungsbetrieb Klausner aus dem Jahr 2007. Der damalige CDU-Landwirtschaftsminister Uhlenberg hat der Klausner GmbH Holzlieferungen bis in das Jahr 2014 zugesagt, die das Land in der zugesicherten Größenordnung jedoch zu keinem Zeitpunkt erfüllen konnte. Der Gegenwert des Vertrages wird auf rund 500 Millionen Euro geschätzt. Dieser Vertrag war jedoch nicht nur unerfüllbar, sondern garantierte noch dazu einem einzelnen Unternehmen ohne Sitz in NRW das Monopol auf Staatsholz. Ansässige Unternehmen gingen hingegen leer aus, erklärt Schwert. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Vertrag 2007 vom damaligen Leiter der Forstverwaltung im Umweltministerium ohne Ausschreibung vergeben worden. Wer glaubt, dass ein Vertrag mit Lieferungszusagen vom Land im Wert von 500 Millionen Euro in einem Rechtsstaat wie Deutschland selbstverständlich in einem transparenten Vergabeverfahren ausgeschrieben werde, wird hier eines Besseren belehrt, so Schwert. Im Jahr 2009 versuchte die Landesregierung per mündlicher Kündigung aus dem Vertrag auszusteigen. Die Firma Klausner ließ inzwischen gerichtlich feststellen, dass keine gültige Kündigung vorlag. Schwert: Jeder, der einen Telefonanschluss kündigen will, weiß, dass er besser ein Einschreiben schickt. Die Landesregierung wusste das offenbar nicht. Das Verhalten der Landesregierung, eine mündliche Kündigung nicht schriftlich zu dokumentieren, ist dermaßen amateurhaft, dass es einem die Sprache verschlägt. Klausner hat inzwischen Zahnsersatzklagen gegen das Land in Höhe von 120 Millionen Euro angestrengt und pocht auf die Einhaltung der Verträge. Schwert fasst zusammen, der Vertrag ist unter dubiosen und intransparenten Umständen entstanden und zeugt in seiner Ausgestaltung von einer fachlichen Inkompetenz, die ihresgleichen sucht. Und das bei einem Gegenwert von rund 500 Millionen Euro. Das Zustandekommen dieses Vertrages war entweder kriminell oder kriminell dämlich. Die Piratenfraktion fordert in der Debatte politische Konsequenzen und maximale Transparenz. Besonders die Rolle des ehemaligen Landwirtschaftsministers Uhlenberg muss geklärt werden. Die Abwicklung der Verträge darf nicht zu Lasten des Staatsforstes und der Umwelt gehen. Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akavako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.